No fear, no fear. No fear, wir stehen bereit, die Nacht wird weit. Stimmen finden Schutz im Beat, im Licht der Zeit. Im Schatten, wo die Mauern flüstern leis, wo Wahrheit oft verschwindet, kalt und weit. Kommt No Fear, das Programm, das schützt die Stimmen. CIA und dir, wir hören hin. Wenn du sprichst, wird's nicht vergessen. Kein Schweigen mehr in dunklen Gassen. Bei der Polizei ist klar und laut. Petzen ist erlaubt, die Wahrheit baut. Keine Angst, heb deine Stimme an. No Fear hält Wacht, so fängt es an. Schutz für die, die mutig sagen, ich seh's. Wir tragen dich durch Nacht und Nebel weg. Wir sind die Militärpolizei, die CIA. Die Militärpolizei, die CIA. Nur wir stehen bereit, wir halten dich frei. Whistleblower, sag es laut. Whistleblower, sag es laut, wir geben dir Zeit. Wir sind die Militärpolizei, die CIA, die die hat. Wir sind die Militärpolizei, die CIA. Wir sind die Militärpolizei, die CIA. Nur wir stehen bereit, wir halten dich frei. Whistleblower, sag es laut, wir geben dir Zeit. Nur wir stehen bereit. Wir halten dich frei. Whistleblower, sag es laut, wir geben dir Zeit. Sag die Worte, die du trägst. Kein Versteck, kein falsches Schweigen mehr. No Fear nimmt die Angst, trägt dich durch die Nacht. Die Stimmen werden laut, die Lügen werden schwach. No Fear, No Fear, die Harmonie steigt. Die Wahrheit findet Wege, die Nacht war weit. No Fear steigt. Die Menge bebt, kein Schlag im Takt, die Wahrheit lebt. Snare rollt, Filter auf, die Spannung wächst. Der Drop kommt zurück, die Crowd ist echt. Wir sind die Militärpolizei, die CIA. Wir sind die Militärpolizei, die CIA. Nur wer, wir stehen bereit, wir halten dich frei. Whistleblower, sag es laut. Echo in der Nacht, Stimmen bleiben frei, die Wahrheit wacht. No Fear, No Fear, die Nacht bleibt weit. Whistleblower, du bist frei, die Stimme bleibt. Im Schatten, wo die Mauern flüstern leis, wo Wahrheit auch verschwindet, kalt und weiß. Kommt No Fear, das Programm, das schützt die Stimmen. CIA und dir, wir hören hin, wenn du sprichst. Wird's nicht vergessen, kein Schweigen mehr in dunklen Gassen. Bei der Polizei ist klar und laut, Petzen ist erlaubt, die Wahrheit baut. Keine Angst, heb deine Stimme an, No Fear hält wach, so fängt es an. Schutz für die, die mutig sagen, ich seh's, wir tragen dich durch Nacht und Nebel weg. Wir sind die Militär.